Darum, ei darum, ei warum, ei darum, los in den Schindrasser, Buchrasser, Schindrasser, los in den Schindrasser, Buchrasser, Buch. Der Flieger zieht froh hinaus und fliegt die Pfand an Hand von Haus zu Haus. Der Pfandeflieger zieht froh hinaus und fliegt die Pfand an Hand von Haus zu Haus. Da kam er vor ein feines Haus, ne Mamsell, die schaut heraus. Da kam er vor ein feines Haus, ne Mamsell, die schaut heraus. Herr van der Flieger, komm schnell herein, hier wird wohl was zu fliegen sein. Herr van der Flieger, komm schnell herein, hier wird wohl was zu fliegen sein. Der van der Flieger recht versteht, der hat sein täglich Brot. Und wer zu hübschem Mädchen geht, der leidet keine Not. Der Pfandeflieger zieht seinen Hut. Ade, ade, Mamsell, er fliegt bei Jut. Der Pfandeflieger zieht seinen Hut. Ade, ade, Mamsell, er fliegt bei Jut.